meine Tante geschlachtet. Meine Tante war alt und schwach. Ich hatte bei ihr übernachtet und grub in den Kissenkasten nach. Da fand ich goldene Haufen, fand auch an Papieren gar viel und hörte die alte Tante schnaufen ohne Mitleid und Zartgefühl. Was nutzt es, dass sie sich noch härme? Nacht war es rings um mich her. Ich stieß ihr den Dolch in die Därme, die Tante schnaufte nicht mehr. Das Geld war schwer zu tragen, viel schwerer die Tante noch. Ich fasste sie bebend am Kragen und stieß sie ins tiefe Kellerloch. Ich hab meine Tante geschlachtet, meine Tante war alt und schwach. Ihr aber, o Richter, ihr trachtet meiner blühenden Jugend nach.